etwas dran. Du, ein solcher Mann, sagt, wer kann, der kann drum. Glaub mir, sie sind zärtlich und erfahren. Und ich weiß bestimmt, dass Männer in den besten Jahren auch die besten sind. Antonia, Antonia, wir kennen uns schon lang. Ich denk noch heut an jene Zeit, als wir noch 20 waren. Doch dass sich zwei, wie wir so treu, hat einen Grund zumeist. Ein Mann ist wie ein guter Wein, der erst im Alter reift. Ich sag dir, Männer in den besten Jahren, da ist halt was dran. Du, ein solcher Mann, sagt, wer kann, der kann drum. Glaub mir, sie sind zärtlich und erfahren. Und ich weiß bestimmt, dass Männer in den besten Jahren auch die besten. Antonia, Antonia, die Liebe hält uns jung. Der Frühling kommt in jedem Jahr und gibt uns neuen Schwung. Und sagt man heut, die Jugendzeit käme niemals mehr zurück. Es kommt nicht auf das Alter an, wie lang das Feuer glüht. Sag dir, Männer in den besten Jahren, da ist halt was dran. Du, ein solcher Mann, sagt, wer kann, der kann drum. Glaub mir, sie sind zärtlich und erfahren. Und ich weiß bestimmt, dass Männer in den besten Jahren auch die besten sind. Männer in den besten Jahren, da ist halt was dran. Du, ein solcher Mann, sag, wer kann, der kann drum. Glaub mir, sie sind zärtlich und erfahren. Und ich weiß bestimmt, dass Männer in den besten Jahren auch die besten sind. Männer in den besten Jahren auch die besten sind.